aus dem Norden, deine Heimat ist am Meer. Wo die Heide blüht, bist du daheim. Aber diese Sehnsucht nach den Bergen bringt dich her. Dann erklingt ein Lied für dich allein. Zeit im Süden, viel zu schnell gehst du vorbei. Dabei fing der Sommer doch erst an. Wenn du gehst, dann singen alle Berge für uns zwei. Dieses Lied, das uns verzaubern kann. Neu bei Radio Heimatmelodie, Deutschlands Nummer 1 für Volksmusik.